Ja, herzlich willkommen beim Doppelmoral-Podcast. Mir zugeschaltet ist der wunderbare Alan Chardena aus dem fernen Namibia. Hallo. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt euch belabern? Ich habe gar keine Ahnung, aber Alan und ich sind uns in so vielen Themen immer uneinig, dass es einfach mal Zeit ist, ja, einfach mal zu labern, ne? Ja, genau. Und deswegen auch der Podcast, weil Jahresliebster... Liebster Angriffspunkt ist die Doppelmoral, dass man auch Äpfel nicht mit Birnen vergleichen soll. Weil halt Alan überhaupt gar keine Ahnung hat von gesellschaftlichen Themen, von Fußball, von Politik. Und das Problem ist, wir machen beide ähnliche Sachen. Also wir arbeiten beide in der Medienlandschaft und behaupten von uns, dass wir auch Ahnung von dem haben, worüber wir reden, vorüberwiegend Sport. Und das führt dann zum einen oder anderen Streit. Ja, genau, wir sind beide 19, ne? Nee, ich bin 12. Hurensohn. Hey, nein, wie kannst du das sagen? Das muss ich rauspiepen, wenn wir hier später Sponsoren haben werden. Ja. BMW, Gucci, Prada, falls ihr das hört, das schneiden wir noch raus. Ja, BMW. Alles klar. Okay, stell dich einfach mal vor. Ja, also wie gesagt, ich bin 19, ich bin Alan, komme aus dem wunderschönen Aachen, genauso wie der Yaris. Bin im Moment in Namibia für ein paar Monate, mache hier ein Praktikum und das klingt gerade richtig professionell, als ob wir das als ernsthafte Idee mit dem Podcast durchziehen wollen. Ist doch, das machen so? Machen wir auch. Machen wir so, okay, machen wir auch. Das Problem ist, ich bin ab Ende Dezember in Südafrika unterwegs für so 6-7 Wochen. Ich weiß selber noch nicht, was ich da machen werde, aber das könnte da zu Komplikationen führen, zum langfristigen Erhalt unseres Podcastes. Aber ja, sonst, was vielleicht wichtig ist, wenn man Diskussionen mit Yaris und mir nachvollziehen will, ich bin Werder Bremen-Fan. Und habe eine Abneigung gegenüber Rasenballsport Leipzig. Mhm. Dem ist bei Yaris umgekehrt. Obwohl, du findest Werder Bremen gar nicht so schlecht, ne, im Vergleich zu anderen Vereinen. Ich finde die an sich ganz gut. Also ich drücke denen auch die Daumen. Eben. Marc Kohfeldt. ich mag aber nicht den Sponsor. Felix Kohlfahrt, ne? Ja, auf jeden Fall. Sonst, wir gucken beide Basketball. Ich schon ein bisschen länger, weil ich das auch spiele. Yaris ist jetzt seit ein paar Monaten neu, aber dafür ist er sehr interessiert und das ist wirklich schön. Seit mehr als einem Jahr, aber okay. Okay, echt? Okay, ja gut. Du hast halt keine Ahnung. Und sonst, Yaris mag die Deutsche Bahn nicht so gerne. Also noch weniger als andere Leute. Nee, ganz jetzt auch mal hier eine Ansage. Direkt Bahn einreißen und abbauen und... Ja, Flugzeug subventionieren und zwar noch stärker. Ich bin absolut kein Fan vom Fliegen und mir ist auch wehgetan, nach hier zu fliegen, also wegen dem Flug und es war auch der erste in meinem Leben. Und Yaris ist da ein bisschen das Gegenstück. Aber ist gut, also dann haben wir, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig im Podcast, weil wir Warum bist du nicht mit der Bahn nach Namibia gefahren und dann von Spanien nach Marokko mit der Fähre? Ich wollte schwimmen nach Marokko. Aber durch die Sahara. Sag doch jetzt, ne? Bist du dir wieder zu schön dafür, ne? Nee, da hätte ich auch gar nicht nach hier kommen können. Und ja, ich weiß nicht. Also es hat mich auch geärgert, aber da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ja, apropos, wir haben ja, also ja, gestern, also wir streiten ziemlich oft miteinander. So auch in Gruppen mit anderen Freunden drin, wo oft dann auch nur wir beide streiten, beziehungsweise alle gegen Yaris. Also das ist jetzt kein Witz. Und dann hat sich gestern halt die Idee entwickelt, dass wir einen Podcast machen und da hat Yaris ein paar hervorragende Podcast-Bilder gezeigt und Motto oder doch. Ich glaube, wir nehmen das Erste. Und ja, das Erste war halt Doppelmoral. Ich glaube, wir nehmen das, was ihr jetzt gerade seht. Ja, genau, Doppelmoral und das war echt, also es freut mich, also sehr schön, aber wir können, wenn wir mal auf sozialen Medien vertreten sein sollten, was das Ganze öffentlich geht, dann können wir ja auch die anderen hochladen. Und einer ging darum, ein Motto ging halt zum Beispiel ums Fliegen auch. Muss los, der Ferienpodcast, der zweite Podcast. Der Reisepodcast. Der Reisepodcast. Ja, aber jetzt habe ich über mich geredet. Was mit dir? Okay, ich glaube, die Hälfte der Podcast-Zuhörer kennt mich schon. aber ich stelle mich nochmal vor. Ja, mein Name ist Yaris Lanzendörfer. Ich bin 19 Jahre jung und bin gerade an der Kölner Journalistenschule im dritten Semester. Und zusätzlich studiere ich Regionalstudien in Lateinamerika im ersten Semester. Ach krass, wusste ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, das auch an der KJS? Den mache ich in Köln. so fangen wir hier nicht an. wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Apropos, ich arbeite bei einem Radiosender, und zwar Hitradio Namibia. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann schaltet doch einfach ein. Nachmittags 3 bis 5 Uhr in Mitteleuropa, 4 bis 6 Uhr hier vor Ort. Genau. Kann man dich über diese Digital-Apps da? Ja, fahren? Radio.de oder einfach über die Website hitradio.com.na. Machen genau. Bestimmt viele. Machen bestimmt viele. Ja, also letzte Woche waren irgendwie so 5, 6 Freunde gleichzeitig online. Und es war ein bisschen peinlich, weil ich so eine Moderation über Karneval gemacht habe. Und da war hier so, wie heißt das Lied? Wenn der Trömmelche geht. Und dann habe ich so. Wenn der Trömmelche geht, dann stammen wir all parat und mal trecken durch die Stadt. Und jeder dir sagt, Köln. Okay, auf jeden Fall habe ich da genauso wie jetzt mitgesungen. Aber ich, also das gerade war schon schlimm, aber das war halt noch hässlicher. Aber ich fand es witzig. Und dann habe ich dann eine Moderation drüber gemacht und dann haben mich meine Freunde unter anderem hier. Der eine Lukas von den vielen. Lukas Mauer? Nein, ohne Nachnamen, sonst piepen. Nee, der andere aus der Basketballgruppe. Okay. Und der hat den Spaß seines Lebens, als er dazugehört hat. Ja, und wenn ich ihr glaube, auch so viel Spaß haben wollt, dann hört mal. Frage, aber ich glaube, wir müssen dann, wenn ihr dürft nicht den Namen sagen, dann müssen wir immer Decknamen verwenden. Ja, aber Vornamen, also Vornamen darfst du, glaube ich. Der Brander, den nennen wir jetzt Turbo. Ah, ja, okay. Und den anderen nennen wir? Joko. Joko und Turbo, okay. Dann meintest du Joko? Ja, Joko. Okay. Ja, genau, aber ja, also ich mache hier Radio. Genau. Also einschalten. Ich hoffe, du bist laut genug, aber ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele die ganze Zeit mit so einem Lederding hier rum, was aussieht wie so ein Kreis. Okay. Von mit der Hand hier rum. Einfach, keine Ahnung. So ein Handarmband, oder? Wie so ein großer Ring, aber... Ich weiß nicht, ob man das hört, weil ich nehme gerade mit dem Handy auf. Nee, ich höre nichts. Okay, ja gut, aber vielleicht hört das mein Handy, ich weiß es nicht. Was steht an heute bei dir, Alan? Digga, wir haben 8:30 bei mir abends. Aber wir können über den Tag heute reden, und zwar... ja genau, die neue Rubrik, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Ich bin, also man muss anfangen damit, dass ich in Europa eigentlich Vegetarier bin, aber das ist hier nicht so einfach. Also man muss willensstark sein und mir war von Anfang an klar, dass ich das mir hier nicht entgehen lassen will, mal ein bisschen Fleisch zu probieren. Und Junge, ich esse hier so viel Fleisch. Da geht's los, ne? Doppelmoral. Ja, Doppelmoral. Man kennt ihn. wir brauchen so einen Einspieler. Jedes Mal, wenn einer so doch vom R-Horn oder so. Lass doch, wenn es wirklich einen berechtigten Grund gibt, keine Ahnung, so 50 Cent in so einen Topf tun und dann, Ahnung, kaufen wir uns damit einen subventionierten Flug nach Mallorca am Ende. Nee, wir bezahlen damit Facebook oder Instagram Reichweite. Ja, oder so. Für den Podcast. Aber was ich sagen wollte, hier in Namibia ist Fleisch ein sehr wichtiges Grundnahrungsmittel und es gibt hier so eine Spezialität, das heißt Kapana. Auch bei den Männern so. Entschuldigung. Kapana, das ist so Fleisch, Rind, das wird halt gegrillt und dann in kleine, ganz kleine Streifen geschnitten. Und da hast du so ein extra Gewürz, Kapana Spice, so Chili, Pfeffer, sowas. Kennst du Kapana und die Stadt der Hoffnung? Ich glaube, das ist ein Film. Nein. Aber du weißt ja, ich und Filme. Noch ein Thema. Ja, das ist großer Filmfan, ich nicht. Aber du hast gestern angeschaut, ne? Ja, ich habe gestern Goodbye Lenin geschaut und das war schön. Wie fandest du den? Ich fand ihn gut. Also, ich habe den mal geguckt, da war ich irgendwie 12 oder so mit meinen Eltern. Und der ist ja sehr, also es geht ja um die Wende in der DDR und der BRD, ups. Und als ich den mit 12 geguckt hatte und mit meinen Eltern habe ich halt nichts gecheckt und meine Eltern haben halt die ganze Zeit gelacht, weil es schon ein ziemlich witziger Film, also traurig und witzig zugleich. Und deswegen hatte ich den irgendwie so ein bisschen negativ in Erinnerung, weil ich da nicht so viel Spaß hatte. Aber jetzt, wo ich halt geschichtlich alles verstehe, war es doch sehr witzig. Und das war so, also Namibia hat ja eine enge Verbindung mit Deutschland in der Geschichte. Und jetzt zum 30-jährigen Mauerfall hat die Deutsche Botschaft hier und das Goethe-Institut so ein paar Filme veranstaltet, die halt alle mit der DDR zu tun hatten. Zum Beispiel habe ich letzte Woche Das Leben der Anderen geguckt. Kennst du den? Oh, von Florian von Donnershenkel oder so. Ja, genau. Muss ich noch schauen. Der Oscar geholt hat 2007. Der ist echt, also der ist... I know. Der ist gut, der ist auch traurig und jetzt nicht wirklich witzig, aber sehr schön, gibt einen guten Einblick. Ja. Aber darüber wollte ich doch gar nicht reden. Ich wollte sagen, dass wir heute Morgen auf dem Kapana-Markt waren und Kapana gegessen haben. Und das isst du dann mit so Tomatensalat, so Salsa-Ding, keine Ahnung, und Fettkoks, das sind so süße Brötchen. Und Essen ist hier richtig günstig in Namibia, also so unterwegs. Und ja, dann sind wir irgendwann zurück nach Hause und dann haben wir eben noch 3 Folgen Game of Thrones geschaut. Mir fehlen jetzt noch 3 in der letzten Staffel. Ja, also, du bist in der ersten? Nein, ich habe heute die letzte von der 7., also die letzte Hälfte, ach egal, und 3 Folgen von der 8. Staffel. Das heißt, es fehlen mir noch insgesamt 3. Du wärst jetzt bei der 1 oder so? Nein. Wann hast du angefangen damit? 2014 und ich habe das einmal durchgeguckt bis zur 7. Staffel und dann habe ich dieses Jahr irgendwie voll vercheckt, dass die 8. Staffel raus ist und dann hatte ich da irgendwann angefangen halt das alles nochmal irgendwie anzuschauen dann aber auch irgendwie wieder vergessen und jetzt hier in Namibia habe ich vor zwei Wochen habe ich in der fünften Staffel angefangen und ich war so schnell und jetzt habe ich sogar eine Freundin gefunden, mit der ich das gucke und meine neue Mitbewohnerin auch. Und ja, deswegen bietet sich das an. Genau. Crazy, also fehlen dir nur noch 2 Folgen? 3, dann ist 3 das Folgen. Durch? Ja. 3, okay. Also die finale Staffel hast du da noch vor dir? Nein, die 3 Folgen von der 8. Staffel, das ist die Finale. Bitte beruhigen Sie sich, ja. ja. Okay. Wie war dein Tag? Ich bin erst um 12 Uhr aufgestanden. Turbo? Ja, keine Ahnung, ich wollte heute eigentlich noch trainieren gehen und das muss ich, also ich pendel ja am Wochenende meistens von Köln nach Aachen, ich bin auch gerade in Aachen. Ah, okay. Und mein Plan war eigentlich, dass ich heute Morgen schon in Köln bin, allerdings... Ist einfach, wenn man um 12 aufsteht. weil ich meinen Laptop in Köln liegen lassen habe, aber dann habe ich ja gemerkt, dass ich meinen Computer noch hier anschließen kann mit dem WLAN und dann behalte ich den jetzt einfach hier in Aachen. Und ja, ich saß den ganzen Tag eigentlich hier nur am PC. Ich muss eine Filmkritik schreiben, weil ich nebenbei noch einmal pro Woche oder so eine Filmkritik auf einem Blog hochlade. Popcorn und Nachos, alle Folgen bitte. Aber ist das dein eigener Blog oder arbeitest du nur? Nee, ich bin da Teil von. Ah, kriegst du Geld dafür? Wir sind, glaube ich, 4 Autoren. Nee, ich bekomme kein Geld, aber ich darf kostenlos in Pressevorführung gehen oder so. Cool. Welcher Film heute? Über den heute warst. Last Christmas. Ah, mit, wie ist der? Mit Emilia Clarke. Ja, apropos, die habe ich heute auch gesehen. Wie ist der? Wie fandst du den? Achso, nein, nicht den Film. Ich fand den mega schnulzig. Hatte auch voll den scheiß Plot-Twist. So. Ich habe nur ganz kurz von Marcel Emme von 1 Live, der Kinomann, habe ich nur ganz kurz auf die Instagram diese Rückschau gelesen und der meinte auch, es wäre sehr, sehr schnulzig. Ja, ist halt jede Rom-Com so, also komplett überflüssig. aber wer auf scheiß Plot-Twist steht, sollte sich den sofort ansehen. Okay. Dann sitze ich die ganze Zeit noch in so einem Porträt von einem Leichtathleten, weil ich hatte seit Juli, glaube ich, Zeit, oder seit Juni, Juli, hatte ich Zeit, ein Porträt zu schreiben über eine Person. Wen? Und morgen ist Gina Lückenkämper. Über irgendeine Person. So. Nee, ich habe mir Lukas Jakubczyk ausgesucht, ein deutscher Sprinter. Und morgen ist Abgabe. Und ich habe den Text noch nicht geschrieben. Und du hast 4 Monate Zeit? Ja. Standard. 5 Monate. Aber ich, ja, das ist Jahres übrigens, liebe Damen und Herren. Was willst du jetzt damit sagen? Jahres ist auch mal, als ich bei mir zu Hause eine kleine Feier gemacht habe, waren alle dabei und wir haben so ein bisschen Bier getrunken, Chips gegessen, Bierpong gespielt, irgendwie sowas. Und Jahres kam so um 10:45, musste halt bis 12 Uhr sein Dingens abgeben und sein Internet zu Hause hat nicht funktioniert, aber irgendwie sowas. Und dann war der bei mir zu Hause und hat dein Laptop gehangen und dann musstest du bei mir auf meinem Computer. Mein Laptop ist mega kacke. Da musst du bei meinem Computer erstmal Ding auf Google Drive alles nochmal machen und du hast irgendwie noch 10 Minuten und irgendwie um 2 vor hast du abgegeben. Und dann warst du so glücklich, dass du dann bei uns gepennt hast. Habe ich bei euch gepennt? Ja, das war der Abend, wo unser guter Handballfreund, für den wir noch keinen Kosenamen haben, auf dem Boden mit der Zeitung geschlafen hat. Stimmt, das war ein guter Abend. Ja, das war ein witziger Abend. Ja. Ja, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, wo waren wir? Ach, dein Tag. Ah, ja, genau. Und irgendwie ist es bei mir jetzt 19.38 Uhr und ich muss noch den Podcast aufnehmen. Ich muss noch trainieren gehen, wobei ich das... Du warst noch nicht trainieren. Ja, aber ich kann das bis 1 Uhr morgens noch hinausschieben oder so. Bei FedEx. Und ja, die haben halt 24/7 offen. Ja. Und ich muss dieses Porträt schreiben. Ich habe da jetzt, glaube ich, 600 Zeichen und 5000 ist Minimum. Also es ist jetzt bei mir 9:30, bei dir 7:30 und wir haben irgendwie um 5 genau. Telefoniert. Keine Ahnung, irgendwie das tut sich. Dass du jetzt trainieren gehen sollst, damit wir später den Podcast machen. Deswegen dachte ich, hättest du das gemacht, aber... Nee, also ich bin noch nicht sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Okay. Ja, das ist aber mein Spruch. Den benutze ich hier so oft, sorry. Alan klaut auch ganz gern Sprüche von mir. Wenn sie gut sind. Sie sind immer gut. Okay. Sorry, falls ich übrigens mit dem Stuhl hier im Hintergrund so rumknarze. Warte, ich hol mal meinen Arm. Also ich hab's gerade gehört. Ja, gerade war auch krass. Ah, ups. So, der ist nicht so angenehm und auch kleiner, aber dafür knarzt er nicht so. Ah. Ja, und also was hast du jetzt abgesehen? Hast du jetzt dieses Porträt geschrieben für den Leichtathleten, oder? Ja, ich sitze halt da gerade dran. Okay. Hast du gestern Deutschland gesehen? Nee, ich war ja beim Film. Und irgendwie, ach, stimmt. Wir haben ja auch kein Fernsehen. Ja, so, keine Ahnung, juckt auch irgendwie nicht so. Und aber Highlights? Nee, noch nicht. Danach waren wir auf jeden Fall noch was trinken und da lief Holland gegen Irland. Und das ging, glaube ich, 0-0 aus. Und Nordirland. Und der Nordirer hat einen Elfmeter in den Himmel geballert. Mama mia. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie 0-0 gespielt haben. Und ich finde es so dumm, weil wenn Nordirland gewonnen hätte, wäre Niederlande vielleicht raus gewesen. Schon wieder. Obwohl die halt so eine gute Quali eigentlich gespielt haben. Aber Nordirland hat auch so eine gute Quali gespielt. Ja, Nordirland hat außer gegen Deutschland und Holland keinen Punkt liegen lassen. Aber jetzt ist halt Nordirland raus. Echt? Safe? Können die nicht mehr irgendwie... Ja, die werden Dritter. Ich weiß nicht, ob man sich da noch qualifizieren kann. Ich glaube, Island ist auch raus, weil Türkei und Frankreich weiter sind, ne? Ja, ich glaube, da muss man sich über die Nations League qualifizieren. Ne, die war doch schon Nations League teilt doch ein, wie du in der EM-Quali bist oder so. Ach, keine Ahnung, viel zu kompliziert. Nee, ich weiß noch, dass zum Beispiel Kosovo hat es zum Beispiel nicht geschafft. Milot Rashica, aber die haben noch ein Hintertürchen. Okay. Und das ist, glaube ich, irgendwas mit Nations League. Ich würde mich richtig freuen, wenn die am Start wären, glaube ich. So, also allein aus Werder-Sicht, wegen Rashica. Ja. Mhm. Aber die haben auch eine krasse Entwicklung zurückgelegt. Ich meine, die gibt es ja auch erst seit 3 Jahren. Sind mir halt wirklich egal, weil ich habe da keinen Bezug zu. Nee, ja, also die sind, ist schön, wenn die dabei sind und ist halt nicht schön. Also den Fußballverband gibt es ja auch erst seit 2016, deswegen, also das ist auf jeden Fall eine krasse Story, auf jeden Fall, die da zurücklegen. Naja. Ja, das stimmt. Aber dein Tag. Wenn du dir die Highlights anschaust, dann hättest du gesehen, dass neuer Spieler des Spiels war, weil der hat einen unhaltbaren aus dem Kreuzeck nochmal gefischt. Dann kennt er auch einen Elfmeter gehalten, ne? Ja. Und Matze Ginter hat mit der Hacke getroffen. Das war aber abseits. Okay, echt? Ah, gibt es kein Videobeweis? Das war abseits. Es gibt kein Video-Dingens bei der Quali. Crazy. Krass. Also so Felipe Santana abseits, oder? Nee, das war schon. Santana war halt, der war 5 Meter gegen Malaga, oder? Nein, nicht 5 Meter, aber ein bisschen. 3 Meter. Das war halt Kuddelmuddel, ne? Ja, aber nee, der war schon ein bisschen. Also so ein Füßchen war im Abseits. No. Sauber. Ja, ich würde irgendwas sagen. Ich weiß nicht mehr was. Naja. Okay. Ich habe übrigens eben... Ja, sag. Ich habe eben beim Duschen, beim Trainieren wieder gemischte Sack gehört. Zum ersten Mal seit langem. Jo, guter. Du gehst trainieren? Nee, ich mache immer vorm Duschen, das Haus brennt. Das ist so eine Übung, die wir vom Basketball haben. Du machst eine Liegestütz und dann reißt du die Hände halt so 4-mal nach oben. Und dann machst du 2 Liegestütze und 8-mal nach oben. Halt für jede Liegestütze nehmen wir 4-mal diese. Du baust halt das Haus erst auf, das heißt, du gehst hoch mit den Liegestütz. Also ich mache das immer bis 6, dann halt 24-mal, also eine Liegestütz, 4-mal hoch, 2 Liegestütze und so weiter. Bis 6 und wieder zurück. Ja, und danach noch so Yoga. Yoga ist voll geil. Hat das aus einem Bausparvertrag? Nee, das ist, wie heißt das hier? Fertighaus. Diese, wo du so, wie in Amerika, wo du so 4 Wände hast und ein Dach. Was so in jedem Comic im Meer weggeschwimmt wird, gefühlt. Ja. Okay, entspannt. Und Yoga machst du auch noch? Okay. Ja, den Sonnengruß. Aber ich mach den, glaube ich, falsch. Also jeder macht den anders, mit dem ich darüber spreche. Deswegen. Die Good Mornings oder was? Was? Egal. Ja, okay. Ich probiere übrigens Arland seit 2 Jahren dazu zu überzeugen, dass er mal ins Fitnessstudio gehen soll, aber er weigert sich die ganze Zeit. Nee, ich hab auch mega Bock drauf. Das Problem ist halt nur, dass ich alle paar Monate woanders wohne und ich ändere meinen. Ja, ich doch auch. Ich ändere aber meinen, wie heißt das hier? Ernährungsplan? Nein, ja, den müsste ich auch mal ändern. Mal wieder vegetarisch. Nee, aber mein Wohnort ändere ich nicht. Und du musst ja wenn du einen Vertrag auflösen musst, also du, es gibt ja keine Fitnessstudio-Verträge unter einem Jahr. Beziehungsweise meistens das in 2 Jahren und jetzt das Gesetz, irgendein Gesetz wird jetzt verabschiedet, wurde jetzt verabschiedet, dass man nur auf 1 Jahr beschränken darf. Und das ist mir aber immer noch zu lang, wenn ich immer nur 3 Monate in München und dann wieder 3 Monate bei, in Aachen und drei Monate in Namibia bei wohne. Bei FedEx kannst du aber, glaube ich, 6 Monate sogar pausieren. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo und wann ich wohnen werde. Also jetzt im Moment sieht es zum Beispiel danach aus, dass ich im April nach Wiesbaden ziehe, aber... Nach Wiesbaden? Ja, wohin geht's da? An die Rhein-Main-Uni, wenn es klappt. Aber ich weiß es noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, dadurch, dass ich halt nicht sesshaft bin, ist es irgendwie kompliziert. Und letztens habe ich in Aachen gesehen, dass eine bekannte, ich glaube aber nur örtliche Fitnesskette, aka World of Fitness, für 45 Euro im Monat das anbietet, aber dafür halt monatlich kündbar. Aber das ist halt so viel, 45 Euro. Ja, das ist mega dreist. Ja. Ich hatte in Stuttgart, als ich im Februar und im März im Praktikum war, hatte ich so ein richtiges, räudiges Gym, aber die waren monatlich kündbar und das für nur 15 Euro pro Monat. Also, ja gut, das ist egal. Das war aber ich musste, glaube ich, 20 Euro einmalige Startgebühr zahlen. Also 20 Euro einmalige Startgebühr, 15 Euro im ersten Monat, 15 Euro im zweiten Monat. Das sind ja schon wieder 50 Euro. Das sind 25 Euro im Monat, aber immer noch weniger als bei Wurf. Naja, ja, aber auf jeden Fall. Find du mal ein Fitnessstudio, wo du 2 Monate lang trainieren kannst oder so, also ohne Knebelvertrag. Also ich bin auf jeden Fall ein Lauch und ich habe das dringende Bedürfnis, damit mal anzufangen. Ja, wenn ich wieder in Aachen bin, wenn ich irgendwas mal studiere. Ja genau, weil ich studiere nichts. Also ich habe vor 2,5 Jahren Abi gemacht und sammle in der Zwischenzeit Berufserfahrung, wie man es schön sagt. ja, mal gucken. Was willst du in Wiesbaden, also was genau willst du da studieren? Irgendwas mit Medien. wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es heißt und ich kann es noch viel weniger aussprechen. Irgendwas Conception und Production oder so. Media, irgendwie so. Das hört sich sehr Startup-mäßig an. So, keine Ahnung. Warte, ich gucke es kurz. Nee, es ist aber, sorry für die Hintergrundgeräusche. So Digitalisierung und so. Es ist vor allem Schneiden, glaube ich. Also, ach so. Und ich liebe das. Hat es dann C? Ja, 2.0 oder so. Oh, ist gut. Und ist, glaube ich, der einzige in Deutschland mit der Art und Weise. Und das sieht echt cool aus. Und Wiesbaden soll auch eine gute Stadt sein zum Studieren, habe ich gehört. Wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt das in die drunter Kommentare. Ich war tatsächlich an einem Tag in Wiesbaden. Einmal, okay. Was hast du da gemacht? In Wiesbaden. Ich habe da das Parlament besucht, also weil der Landtag. Also von Frankfurt aus, oder? Nee, von innen. Also ich durfte auch in den Landtag rein. Nein, ich bin von Frankfurt, also in Frankfurt auch gewohnt. Hast. Ich habe von außen verstanden. Ja, nee, von Frankfurt aus. Ich bin mit dem Fahrrad dorthin gefahren, weil das finde ich sehr gut, zum Beispiel an der Deutschen Bahn Regionalverkehr. In Hessen darf man das Fahrrad kostenlos mitnehmen. Oh, in NRW muss man sein Haus verkaufen und dann das eintauschen gegen ein Fahrradticket. 8 oder 10 Euro. Es heißt Media Conception and Production. Und ich kann kein Englisch. Okay, cool. Ja, das ist cool. Aber wenn ihr eine Wohnung in Wiesbaden habt, nee, Spaß, aber wenn ihr über Wiesbaden was wisst, dann schreibt es mir. Die haben doch den guten Torschützen, Manuel Schäffler. Die haben auch gegen Stuttgart gewonnen. Obwohl die unglaublich viel schlechter waren vor ein paar Wochen. Ja, ich glaube, ja, Stuttgart hat statistisch gesehen irgendwie eines der besten Spiele in der Zweitligageschichte gemacht. Mit so 80% Ballbesitz oder so, 25-3 Torschüssen. Und Wiesbaden hat 2-1 gewonnen. Das ist schön. Riese. Ja, genau, aber das steht bei mir so an. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen, Fitnessstudio und vorher? Ich habe keine Ahnung. Das ist bei mir und ich glaube bei dir auch ziemlich häufig so in Unterhaltungen, dass man sich, also bei mir ist irgendwie viel krasser als bei anderen, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich Sprachnachrichten mache, die eskalieren sehr schnell. Und das ist bei anderen nicht so krass. Ich weiß nicht, ich kann mir, also ich wenn die jetzt an mich gerichtet sind? An dir schreiben. Die mache ich gar nicht so viele Sprachnachrichten. Auf deine antworte ich auch relativ selten übrigens. Tut mir leid. Aber ja. Ja, in der Gruppe, nein, wenn du in der Gruppe eine Sprachnachricht an mich adressierst, dann rastest du da mal komplett. Ja, aus. ja, dann ja. Nee, aber im Privatchat. Nee, aber bei anderen Freunden, dann eskaliert es schon mal so zu einer 7-Minuten Sprachnachricht. Letztens habe ich eine über 18 Minuten gemacht, glaube ich. 18 Minuten? Holla die Waldfee. Ja. Ja, und das sind richtig unangenehme Sprachnachrichten, weil bei mir ist immer irgendwie das Mikrofon kaputt beim Handy. Jetzt seit 3 Tagen nicht mehr, weil ich endlich ein neues habe, aber... Du hast ehrlich ein ganz leises Handy, das weiß ich noch. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt ein neues Handy seit Mittwoch. Welches hast du? Ein von einem koreanischen Großanbieter. Warum kein Fairphone? Weil ich, gute Frage. Warum hast du kein Telefon? Nee, das Problem war, dass ich, also, nachdem ich 3 Tage hier war, wurde mir mein Handy geklaut. Und dann. Stark. Und mein Portemonnaie. Mit meinen, meinen Bankkarten. Das war alles ein bisschen blöd. Aber hatte ich jetzt alles dort noch raus. Also meinen Führerschein habe ich zufälligerweise wiederbekommen. Und meine Bankkarte wurde mir nach 3 Wochen neu zugeschickt. Und mein Handy hat mein Vater dann gekauft und die neue Praktikantin hat es mitgenommen im Handgepäck. Deswegen habe ich jetzt hier ein neues Handy. Ja, aber vorher war es halt immer verstopft. Und außerdem habe ich die Gewohnheit, Sprachnachrichten immer dann aufzunehmen, wenn ich unterwegs bin, also draußen irgendwo hingehe. Und dann sind halt dementsprechend viele Autos im Hintergrund oder ich bin im Bus oder sonst wo. Und dann ist das halt irgendwie nicht so angenehm, bei mir zuzuhören. Und dann wird es auch noch sehr lang, weil ich mich schnell ablenken lasse. Und so ähnlich wird es bei diesem Podcast. Also Hintergrundgeräusche gibt es hoffentlich nicht so viele. Dafür sind unsere Mikrofone, glaube ich, relativ gut. Dafür, dass wir das jetzt als Schnapsidee machen. Also ich nehme es am Handy auf. Ja, aber ich höre dich. Ja, aber das, was ich höre und was man wahrscheinlich verwenden kann, das kommt ja von deinem Headset, ne? Ach so, genau, ja. Ja, also, genau. Ja, das wäre auch so entspannt, okay. Ja, also mal gucken. Ich schneide das wahrscheinlich morgen oder so. Ja, mal schauen. Wie gesagt, morgen habe ich Sendung einschalten. Wir quaken schon 26 Minuten und ja, ich würde vorschlagen, so für den Einstieg, dass das gewesen ist, weil ich halt wirklich noch den Text schreibe. Na, ne, ein bisschen schaffen wir noch. Okay, was? Wir sagen 40 Minuten. Ziel. 40 Minuten, bist du behindert? Das sind 12 Minuten noch. Ja, okay, dann, wie füllen wir die 12 Minuten? Fällt uns schon was ein. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas zu Deutschland sagen. Toni Kroos hat, glaube ich, 2 Tore geschossen, ne? Ich weiß, dass er eins... Ja, kann sein. Kann sein. Naja. Er hat auf jeden Fall... Nee, das war Goretzka, der das schöne Flachtor gemacht hat. Wie gesagt, ich habe nichts gesehen. Aber Uli Hoeneß ist heute zurückgetreten. Oder gestern. Und da muss ich sagen, also als Präsident, der ist ja immer noch im Vorstand, und da muss ich sagen, ich mag den wirklich menschlich überhaupt gar nicht. Aber findest du ihn schon, ne? Spielerisch nicht. Aber ich werde ihn sehr vermissen. Also er war halt immer für den Lacher gut und ja, das finde ich ein bisschen traurig, aber naja. Ich muss mir mal die Highlights von seinem Abschied anschauen. Ich glaube, also der hat ja auch geweint und so. Also kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn du da 40, 45 Jahre im Verein eine der wichtigsten Personen bist, dann ist das schon nicht ohne. Was hältst du von dem? Hast du das eine Woche vorher mitbekommen, Doppelpass? Ja, für alle, die es nicht gewusst haben. Uli Hoeneß hat eben Doppelpass, also in der bekannten Sport 1 Fernseh-Talkrunde angerufen. Sport Ernst. Weil die da irgendwie über den FC Bayern wie immer gesprochen haben. Also eigentlich Sport 1 Doppelpass, wie auch schon viele andere bekannte Podcaster gesagt haben, kann man eigentlich auch den FC Bayern Doppelpass umbenennen oder was auch immer. Der Sport Ernst Bayern Podcast. Aber auf jeden Fall hat Uli Hoeneß dann da angerufen, weil er sich beschwert hat, dass zu wenig über Hasan Salihamidzic, den bestbezahltesten Praktikanten der Welt, geredet wurde. Und auch wenn, dann zu despektierlich. Ja, genau. Aber ich finde es eine Kritik, der voll. Also, ich finde, Brazzo ist echt ein Knilch und ein Lurch, den eigentlich direkt entlassen werden sollte. Aber. Aber. Ja, das ist übrigens auch Bayern-Fan. Aber dieser Typ da, der Hoeneß meinte ja, und der Blablabla hat gar. Und der hat überhaupt gar keine Ahnung. Der Journalist. Ja, und der war vom Sportbuzzer und diese Seite Sportbuzzer ist so räudig, das ist die Bildseite vom Fußball, ohne Witz. Also, und dabei hat Sportbild sogar nicht, also egal. Ja, aber die ist so qualitativ wie die Sportbild. Sportbuzzer ist so räudig und ist das Letzte, das Sport Ones, die einladen. Ich will nicht pushen, aber alle DAZN. Team DAZN, Team Goal, Team Spox. Wie Sportbuzzer gehört zu Spox? Nein, ich bin Team Goal, Team Sport, Spox, Team. So. Ach so, ja, aber was hat das jetzt mit Sportwasser zu tun? Ja, dass ich das nicht konsumiere. Ich aber noch sagen wollte zu Uli Hoeneß, hast du dir das Ganze angehört? Ja, ich fand das Ende, das war richtig komisch. Ja, da dachte ich, das wäre irgendwie Mickey Beisenherz oder so, was der da angerufen tschüss. Hatte. Ja, tschüss. So, ganz random. Naja. Willi Lemke, sagt dir bester der Mann. Was? Bester Mann, ja, klar, der Bremer Chef. Der hat doch heute gesagt, ich hab's gesehen. Was hat er gesagt? Weiß ich nicht mehr. Aber er meinte auf jeden Fall sowas wie du, dass die sich hassen würden, aber dass er das zumindest trotzdem mein Ehrenmann wäre oder so. Ich glaube, ja, ohne den würde es ganz vielen Vereinen scheiße gehen. Ja, das ist klar, natürlich. Also der FC Bayern wäre nicht da, wo er wäre, wenn Uli Hoeneß nicht da gewesen wäre, aber die letzten 10 Jahre hätte man auch ohne ihn machen können, denke ich. Nö. Na, obwohl 2013 wurden wir auch Champions League-Sieger. Aber ich weiß nicht. Also der ist halt nicht mehr zeitgemäß als Präsident. Von den fußballerischen Ideen, finde ich. In der Attacke. Darauf freue ich mich. Warte, ich gucke wie die Lemke hier. Wenn ich sehe, dass Bayern München spielt, dann schalte ich nicht ein, weil ich gar keine Lust habe, sie 5-0 also, gewinnen zu sehen. Ja, wenn sie wenn die aber zurückliegen und ich kriege das mit, dann schalte ich ein. Ja. Das mache ich bei Deutschland so. Echt? Stimmt. Jahres ist ein absoluter Nicht-Fan von Joachim Löw. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen soll. Außer Klopp, aber der kommt da nicht weg. Klopp? Oder da war noch einer. Nagelsmann, aber ich glaube, der ist noch zu jung dafür. Ja, der ist erst zu jung und ich glaube, obwohl, also es kommt wirklich nicht auf Beliebtheit an beim Nationaltrainer, weil am Ende kommt es auf den sportlichen Erfolg an. Aber am Anfang hätte der das in der Presse, glaube ich, schwer. Nee. Nagelsmann. Ich glaube, die Presse mag Nagelsmann. Ja, okay, ja, die Fans, ja, okay, ja. Aber ich hatte, glaube ich, noch einen. Fällt es mir nicht. Ich glaube, Nagelsmann oder Klopp, aber. Nee, gar nicht. Das meinten auch einige, aber nö, weiß ich nicht. Ja, ich der wurde ja selber befragt dazu, dann irgendwas geschrieben. Ach so. Wenn, dann ist er bereit. Er fällt mir gerade nicht ein. Aber hast du gelesen? Kicker meint, Daniel Farke von Norwich City könnte hier Favre beerben. Ja, was? Ich habe gesehen, Farke, nee, die Überschrift war irgendwie, darum wäre Farke nicht, einer. Warum nicht Farke? Ja, irgendwie so. Aber ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nicht drauf geklickt. Ja, ich hab's Print habe ich Achso. Ich hab gedruckten Kicker bekomme ich. Stimmt. Und da war ein Artikel. Ja, da stand, dass eigentlich der größte Freund von Lucien Vaz, Favre, gerade der schwache Trainermarkt ist, wo halt niemand am Start ist. Warum sagst du Lucien Vaz, Favre? Kennst du das nicht von Favre? Nee. Der wurde letzte Woche von Patrick Wasserzieher von Sky befragt irgendwie. Letzte Woche? Nach dem Spiel, letzte oder? Woche. Ja, und dann meinte Frau so einfach, ich weiß nicht mehr, was die Frage oder war oder so, aber dann meinte der am Sky-Mikrofon so, was? Okay. Richtig, richtig komisch. Witzig. Ja, keine Ahnung, ich finde aber Favre gar nicht so schlecht. Also letztes gegen Bayern war es richtig kacke. Und also generell finde ich den richtig gut. Ich fand den am Anfang, er war die beste mögliche Option, dachte ich. Aber dann, Favre ist halt eher so ganz zurückhaltend, so sehr schüchtern, er will nichts zu hoch stecken und Dortmund ist ja schon eher so ein Team. Ja, aber, ach so, okay, mit, ja, über Emotionen. Mit Ecken und Kanten. Ja, so. Ja, wo halt ein Klopp gut reinpasst. Aber ich meine, die hatten ja seit Klopp, also Tuchel ist ja auch eher, ja, das... Der ist Tuchel schon speziell. Tuchel ist eine Diva. Eine vegane Diva. Dann Stöger ist einfach, warum der beim BVB war, weiß ich immer noch nicht. Stöger war einfach nur so ein Clown. Genau, und Peter Borsch hat halt Pech, finde ich. Also der ist eigentlich relativ ähnlich zu Lucien Favre dieses Jahr, finde ich, damals gewesen. Nur das Favre, der hat jetzt zum Beispiel, also soll jetzt hier auch kein Fußball-Podcast werden, fällt mir gerade auf. Ja, aber noch ganz kurz dazu, jetzt wo ich die Trainer durchgehe, ich glaube, Stefan Baumgart würde zu Dortmund passen. Stefan Baumgart? Doch, doch. Das ist doch der, warte mal, das ist doch der von Paderborn. Ja, der immer mit 0 Abwehrspielern und 11 Angreifern spielt. Der im Moment bei Paderborn noch ist, ne? Ja, der. Ich hab grad einen Aufhänger gehabt und Markus Krämer, oder wie heißt der? Vorm Augen gehabt, dieser Lockenkopf. Markus Krämer. Stefan Krämer, ja, deswegen. Nee, der nicht. Ja, ja, nee, aber also Steffen, egal, ich habe die beiden verwechselt. Naja, egal. Willkommen Fußball. Hast du morgen, also du hast ja im Moment Uni. Ja. Und wann ist das nächste Praktikum? Oder hast du noch welche? Ich habe, mein nächstes Praktikum ist zwischen August und Oktober nächstes Jahr beim Handelsblatt. In Hamburg? Nee, Düsseldorf. Handelsblatt ist in Düsseldorf. Keine Ahnung, was ist. Jetzt schon, okay. Ach so. Aber Düsseldorf ist auch cool. Also, Also an sich geht's, aber die Lage für ja, ich Aachen kann und halt so, und Köln. Ich kann halt mein erstes Praktikum, wo ich kostenlos immer nach Hause pendeln kann oder so ein Kram oder halt Freunde noch in NRW besuchen kann. Wohnst du dann in Köln? Ja, wahrscheinlich schon. Also lohnt sich, glaube ich, nicht in Düsseldorf eine neue Wohnung zu suchen. Ja, keine Ahnung. Ich wollte am Anfang doch schon, aber ich glaube, Köln wäre einfach entspannter. Düsseldorf ist auch relativ teuer. Düsseldorf. Ja, und ja, ich weiß nicht. Ich war da schon mal per Zufall, weil da eine Bekannte, also aus der Schulzeit eine Bekannte, ganz in der Nähe vom Handelsblatt wohnt. Wo ist das denn in Düsseldorf? Was? Wo ist das denn? Das ist eine Haltestation Zoo. Also Düsseldorf Zoo. Ich weiß jetzt nicht, wo genau dieses Viertel liegt, aber vom Hauptbahnhof sind es, glaube ich, nur 2 Stationen mit der S-Bahn. Also ja, sehr entspannt alles. Und bist du gut angeschlossen in Köln? Jetzt in meiner neuen Wohnung, ja, auf jeden Fall. Ich schon war wieder umgezogen. Echt lange. Bist du nicht? Ist das jetzt nicht deine vierte Wohnung in Köln? Ich war einen Monat bei einem übergangsweise bei einem Kollegen, der 2 Jahrgänge über mir war. Dann war ich 3 Monate in Kalk. Dann war ich 3 Monate in Buchheim. Und jetzt ist meine vierte Wohnung schon in Köln. Krass. Dazwischen war ich aber noch, war ich quasi 3 Tage in Lindenthal, also ganz in der ersten Woche. Aber dann bin ich halt rausgegangen, weil der Vermieter ein Arschloch war. Ja, stimmt. Dann war ich einen Monat im Studentenwohnheim in Stuttgart im ersten Praktikum. Dann war ich einen Monat in der WG in Stuttgart-Feuerbach wegen dem Praktikum. Und dann war ich 2 Monate in Frankfurt in der WG wegen dem Praktikum. Und dann war ich einen Monat in Berlin auch nochmal wegen dem Praktikum. Also in alles in allem eine Wanderprostituierte. Ja, schon. Aber jetzt ist die erste Wohnung, die unbefristet ist. Sehr entspannt. Ehre. Aber es kostet auch relativ viel, 450. Und ich glaube, so nach 3-4 Monaten, also ich glaube, ich suche jetzt schon so ganz lose, nur günstigen Alternativen, weil dieses Kündigungsrecht ist ja 3 Monate. Aber wenn es gut liegt und du ja, also ich suche jetzt nur nach günstigen Alternativen in der Nähe. Okay. Weil ein Kommilitone von mir, der Tim, der wohnt, glaube ich, 5 Minuten von mir entfernt, auch hat mega gute Anbindung und zahlt nur 250. Oh, okay, halt krass. Echt ein Schnapper. Ja, immer. Da kann man echt Glück haben. Keine Ahnung, ich habe noch nie mal mit der Miete bezahlt. Obwohl ich seit 2,5 Jahren durch Deutschland und mittlerweile auch durch die Welt mich jobbe. Wer zahlt denn jetzt, also wo wohnst du? Zahlt das direkt Praktikum? Vor Ort, im gleichen Gebäude, wo ich arbeite. Das Praktikum oder wer? Ja, ich wohne ja hier, die haben ja keine Ausgaben. Okay, auch also krass, okay. Das Haus gehört denen. Ah, entspannt. Und vorher, als ich in München gearbeitet habe, jetzt im Frühjahr, da habe ich bei meiner Tante gewohnt und in Norddeutschland habe ich ein FSJ gemacht und deswegen haben die mich da auch wohnen lassen in der Einrichtung. Und zu Hause muss ich dank meiner Ehreneltern nicht mir eine eigene Wohnung suchen, wenn ich mal in Aachen bin. Deswegen, ja, läuft bei mir. Wann kommst du wieder nach Aachen? Karneval wahrscheinlich. Also wirklich erst Karneval und dann für einen Abstecher oder wie? Oder dann dauerhaft? Also fürs Erste? Das schneiden wir raus. Ich habe auch Pause gedrückt. Sorry. Nee, was wollte ich sagen? Ich Karneval zurück. Genau. Wahrscheinlich so ein paar Tage vorher. Karneval fängt bei mir immer Mittwoch an, weil an meiner ehemaligen Schule so eine richtig coole Schulveranstaltung ist, Mittwochabends, wo man viele Freunde von früher wieder sieht. Wo die ehemaligen dahin gehen, ne? Die ehemaligen, die Lehrer und die Oberstufenschüler. Ach, krass, okay. Das ist ganz witzig. Oh, krass, mein Bruder wird da wahrscheinlich dieses Jahr auch sein, weil der schon in der Q1, also in der 11 ist. Crazy. Der EF ist man doch auch schon Oberstufe. Ja, aber er war letztes Jahr nicht da. Seine Freunde waren da. Das war ein bisschen komisch, aber ja. Okay. Und dann bleibe ich erstmal halt in Aachen. Aber wie gesagt, Wiesbaden, wenn es geht, ab Sommersemester. Und das ist... Ab Sommersemester schon direkt? Ja, wenn es geht. Warum nicht ab Winter? Weil das ja erst ein halbes Jahr später ist. Und ja, ich habe ja, okay. Also ich, das ist ja jetzt, ich bin ja jetzt in meinem dritten Gap hier, also in meinem dritten Jahr, wo ich nichts mache. Und da macht ein halbes Jahr den Braten auch nicht mehr fertig. Ja, aber das ist dann komisch, weil wenn ich dann im Wintersemester anfange, dann fange ich dann an, wenn meine ehemaligen Mitschüler schon ihren Bachelor haben. Wirklich? Ja, die 3 Jahre. Also wenn alles gut läuft bei den schnellen Studiengängen, brauchst du 6 Semester. Ja, ja. Viele schieben, aber theoretisch. Mega. Möglich. Dann können die ja mit dir, also können die ja nach Wiesbaden gehen und dort den Master anfangen. Ja, genau, so ungefähr. Und wie ich mich kenne, würde ich, wenn ich noch ein halbes Jahr chille, könnte ich halt mega viel arbeiten und noch Praktika machen, aber ich würde halt nur ein bisschen freier Mitarbeitsbasis was machen und zu Hause die meiste Zeit chillen und bringt mir dann auch nichts. Dann kann ich genauso gut studieren, bin ich ein halbes Jahr früher fertig. Und außerdem ist, glaube ich, also es ist inhaltlich vielleicht manchmal komplizierter im Sommersemester anzufangen, aber so wohnungstechnisch und so ist es, glaube ich, ganz cool, im Sommersemester loszulegen. Das stimmt. Genau, und deswegen, also dann bin ich wahrscheinlich ab April, Ende März in Wiesbaden, wenn es geht, vielleicht sonst Stuttgart oder sonst wo, aber ja. Stuggi? Ja, gibt es auch eine Uni oder was? Ja, Hochschule der Medien. Die ist ganz gut, aber. Aber Stuttgart ist echt hässlich. Ja, also ich finde es nicht hässlich, aber ich finde es anstrengend. Also die Stadt ist halt irgendwie auch die Autostadt schlechthin. Ja, und das ist auch noch echt, also mindestens doppelt so weit von Aachen aus wie Wiesbaden. Ja, und du kannst auch, selbst wenn du halt auf die Autos kackst, so die Infrastruktur, also es gibt halt so viele Berge dort, du kannst einfach kein Fahrrad fahren. Ja, doch, schon. Also ist in Aachen ja auch. Aber das so, ist Stuttgart so ist ein anderes Level. Ja, klar. Naja. Genau, aber so sieht meine Zukunft aus. Ja, irre. So, wir haben uns halt noch wenig zu gezofft, ne? Also, dafür, dass. Ja, die Themen kommen noch. Die Themen kommen noch. Das war ja so eine Einstiegsrunde. Ja, genau. Also, ihr habt am Anfang kurz Jahreshalt. Ich lese gerade den Chat durch, wo ich kurz das Video von unserem Test auf unserer Testaufnahme geschickt habe. Da wird gesagt, Jahreshalt zu sehr. Und wo wird der Podcast hochgeladen? Ja, gute Frage. Jahres hatte eben direkt die Ambition, auf Spotify hochzugehen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das laufen soll. Es gibt ja so Portale, so Soundcloud oder so, wo es kostenlos ist. Wahrscheinlich können wir das dann da morgen irgendwie hochladen. Also zwei Kommilitonen von mir, also zwei KommilitonInnen, die Jana und die Lillian, die haben auch einen Podcast. Ich glaube, den führen sie aber gar nicht mehr weiter. Sorry für die Fake News, falls es falsch sein sollte. Also auf dem Bild? Den haben die aber auf dem Bild, Soundcloud, was du geschickt hast, sah es mal ganz gut aus. Das sind aber zwei andere. Also, ach so. Es gibt, also an der Kölner Journalistenschule, soweit ich weiß, gibt es zwei Podcasts, also die privat sind so. Einer halt von den beiden und die machen das auf Soundcloud und einer, also ein anderer Podcast ist halt auf Spotify. Keine Ahnung. Okay, krass. Muss ich mal nachfragen, wie die das machen. Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben ja vor ein paar Monaten haben wir schon mal die Idee in den Raum geworfen. Deswegen heißt ja auch eine unserer WhatsApp-Gruppen Podcast. Haben wir ja, ne? Ich such mal. Ja, Picknick-Podcast. Ach, stimmt. Und da haben wir ja in den Raum geworfen, dass wir zu fünft, wovon vier Anti-RB sind ungefähr, beziehungsweise drei, dann der Handballer, der sagt dazu immer nicht so viel zu Rasenballsport. Und halt du. Und schon in den Gruppen wurde da immer ordentlich diskutiert. Und dann, also das ist halt nicht zustande gekommen. Ich glaube auch ein Podcast mit regelmäßig fünf Leuten drin wird auch richtig anstrengend für Zuhörer. Das wird unmöglich, unmöglich sein. Wir können mal eine Folge, können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber das wird, glaube ich, absolute Katastrophe. Absolut null wird das klappen. Null. Aber da will ich halt, also wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, dann habe ich mir mal ausgemalt, wie so die Diskussionen laufen, wie so. Wie du immer so in die Ecke getreten. Ja, die wären dann richtig hitzig. Ja, das wäre schon geil, aber keine Ahnung. Aber so einen Gast können wir immer einladen. So zum Beispiel einen der vielen Simons, die wir kennen, oder halt der Handballer, oder einer der, oder Turbo oder so, die können wir ja. Turbo würde immer sagen: Ja, finde ich gut, 2+. Genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall Potenzial da. Luft nach oben, auf jeden Fall, immer am Anfang. Ich habe Bock. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen werde. Beziehungsweise ich werde es so lange durchziehen, wie ich kann, aber ich weiß nicht, wie lange ich es durchziehen werden könne. Genau. Und auch mit den Zeiten, wie regelmäßig das ist, können wir nicht sagen. Keine Ahnung. Also, ja. Bleib auf jeden Fall dran. Abonniert den Podcast. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Nichts von meiner Seite. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare. Wie gesagt, da überlegen wir jetzt was anderes, mein Kollege. Okay. Ich habe, glaube ich, deinen ganzen Namen gar nicht gesagt oder du hast ihn auch nicht gesagt. Das ist eine andere Seite der Leitung, ist Jahres Lanzendörfer Carillon. Carillon geschrieben. Ich hab gestern gelesen oder vorgestern, dass Lima 10 Millionen Einwohner hat. Mama mia. Ja, das ist also das, ja, so Randgebiet halt. Ja, so das wie ist, Städteregion Aachen. Ja, das ist Peruana. Ja, das stimmt. Das wissen, auch, glaube ich, auch alle RSLer und Jonos auch. Das wissen, das könnte das auch in vielen Diskussionen, das kann in vielen Diskussionen auch zu Inhalt kommen, führen, ach, wie auch immer, zu Wort kommen, genau. Ja, aber auf jeden Fall, ja, sollen wir Schluss machen? Ich glaube, wir haben jetzt... Wir haben schon 46 Minuten, also jetzt kurz und schmerzhaft, tschüss, bis zum nächsten Mal. Warte, okay, ja, dann, ja, okay, komm, ja, okay, auf Wiederhören, bis nächste Woche, Bussi. Tschüss.